Paragraf 10. Wenn aber das alles nichts nützt und der Feind sich entringt wider den Willen unseres Gottes all diesen Gefahren, dann verzaget immer noch nicht, ihr Kinder Israels, denn einer ist machtlos und die anderen sind überall zu vernichten den bösen Anschlag und zu verhindern, dass die Goyim abschütteln das Joch, das ihnen auferlegt ward von unserem Gotte. Haben wir nicht alle Mittel in der Hand, zu belauern den Schritt des Feindes und wirkungslos zu machen den Atem seines Mundes? Und so die Seinen beginnen, an ihn zu glauben und ihm wollen nahen, werden wir wissen zu verhindern dies Nahen und zerschneiden die Fäden, die sich knüpfen könnten, vom gefährlichen Feinde hinaus in die Welt. Und die Briefe, die ihm werden geschrieben, sollen geprüft werden und gelesen von unseren Leuten, dass die ihm ferne gehalten werden, Aufmunterung und Bejahung, und dass ihm zu viele nur falsche Freundschaft und heimtückische Verbindung hinter der verborgen stehen die Kinder des auserwählten Volkes. Und wenn er will verwenden den Draht, der das Wort des Menschen hinausträgt in die Welt, so werden wir belauschen sein Wort und hören seine Pläne, und wenn die Feinde werden sprechen wollen zu ihm, werden wir verhindern den Spruch oder vereiteln die Wirkung, da wir umzingelt halten den Feind, dass kein Hauch seiner Seele kann dringen in die Welt, den wir nicht belauschen. Und er wird sich wehren wollen und wird glauben zu wirken, und sein Tun wird sein wie das Laufen des Tieres hinter den Gitterstäben des Käfigs. Paragraf 11. Und wenn trotz allem wächst der Glaube an den gefährlichen Feind bei den wenigen Klugen, dann werden wir doch wissen zu verhindern, dass vordringt seine Macht und einwirkt sein Gedanke auf die große Menge der Feinde. Und wenn sein Name gewinnt guten Klang, so werden wir ausschicken einen von unseren Leuten und ihm geben seinen Namen, und der soll entlarvt werden als Feind unserer Feinde, als Verräter und Betrüger. Und wenn wird genannt werden der verhasste Name, so werden wir sagen dem Volke, dass er ist der Verräter, und das Volk wird glauben unserem Worte, und verhallen wird sein Wort ins Leere, und verflucht wird sein Gedanke durch die Allmacht unseres Gottes. Und wir werden verdächtigen seinen Lebenswandel und nehmen den Kot von der Straße und beschmutzen sein Gewand, und die Menschen werden sehen den Kot auf seinem Mantel und den Schmutz auf seinem Kleide und werden sich wenden von ihm und nicht schauen sein Antlitz und nicht hören auf seine Stimme. Und er wird verzweifeln und irre werden an seinem Volke, das schändlich ihm scheinen wird und undankbar, und er wird ablassen von seinem Werke in Verbitterung und Verzweiflung, und hohnlachen wird Israel und triumphieren über ihn die Macht unseres Gottes. Paragraph 12. Aber es ward prophezeit, dass immer wieder erstehen werden in unserem Volke Männer, die nicht sein werden unseres Blutes und nicht denken werden mit unserem Geiste. Und sie werden gefährlich sein vor allen anderen dem Sieg unseres Volkes, denn sie werden verstehen die Schliche unseres Volkes und vermeiden unsere Netze und entrinnen allen Gefahren. Aber fürchtet euch nicht, ihr Brüder, vor diesen Verfluchten, denn wenn sie heute kommen, ist es schon zu spät und zu sehr in unsere Hände gegeben die Macht über die ganze Erde. Denn wo sitzen unsere Feinde beisammen, zu beraten wider uns, wo nicht wäre mitten unter ihnen einer von unseren Leuten oder aber einer der ihren, der unser geworden durch den Glanz unseres Goldes und den Reiz unserer Frauen und Überredungskunst unserer Leute? Und wenn der Abtrünnige wird sprechen wollen zu unseren Feinden, so werden unsere Abgesandten in ihren Reihen erheben wider ihn das Wort der Entrüstung, und sie werden finden Liebe und Vertrauen, wenn sie abweisen von den ihren mit Worten der Entrüstung ihn als den geheimen Feind ihres Volkes. Und wo er kommen wird mit Liebe und Aufopferung und wird retten wollen die Feinde vor der Macht unseres Volkes, da werden sie ihn stoßen von sich und misstrauen seinem Wort, und nutzlos wird werden all sein Tun und wirkungslos abprallen von dem Misstrauen und Unglauben, die zu schaffen wissen die Abgesandten unseres Volkes in den Reihen unserer Feinde. Und so wird es sein, unsere Kunst und unsere größte Aufgabe zu verhindern, dass von vielen gehört werde das Wort der Erkenntnis und der Aufklärung über unsere geheimsten Ziele. Denn wenn viele hören die Stimme der Wahrhaftigkeit wider unsere Macht, dann würde zunichte all unsere Abwehr und die Gefahr wäre nahe, das Abschütteln würden alle Völker der Erde das Joch unseres Volkes. Darum haltet Wache, ihr Brüder, und wirket allgegenwärtig, betöret die Feinde, verwirret ihren Sinn, verschließet ihr Ohr und machet blind ihr Auge, dass niemals komme der Tag, da zusammenbreche das Weltreich Zions, das wir aufgetürmt haben zur Höhe und Vollendung und das bald sichtbar ragen soll zu spätem Sieg und endlicher Rache über den geknechteten Völkern der ganzen Erde. Der Telegraph, Wien, 3. November 1920. Getrennt marschieren und vereint geschlagen werden. Wir rechnen besonders stark mit der Hilfe der Provinzen. Hier müssen wir solche Feindschaft erwecken, dass die Provinzen jederzeit bereit sind, mit uns über die Hauptstädte herzufallen. Den Städtern aber werden wir alle Forderungen der Provinzen als selbstständige Bestrebungen und Hoffnungen der Volksmassen hinstellen. Es ist klar, dass die Quelle der Unzufriedenheit in Stadt und Land immer die gleiche ist, nämlich unsere Wühlarbeit. Solange wir die nötige Machtfülle noch nicht erlangt haben, brauchen wir manchmal einen Zustand, bei dem die Hauptstädte sich von der Meinung der von uns aufgehetzten Volksmassen umbrandet sehen. Ist der entscheidende Augenblick gekommen, so dürfen die Hauptstädte schon deshalb nicht zur Besinnung über den vollzogenen Staatsstreich kommen, weil die Provinzen, das heißt die Mehrheit des Volkes, ihn gutheißen werden. Die Weisen von Zion, Seite 106. So haben es die Weisen von Zion beschlossen und so ist es nun geschehen. Die Stadt Wien ist autonom. Das heißt, die Mehrzahl der deutsch-österreichischen Bevölkerung hat nichts mehr dreinzureden in die Schicksale der ehemaligen Haupt-, Reichs- und Residenzstadt Wien. Das aber heißt, wenn auch das ganze Land gegen die politisch-wirtschaftlichen Zustände der sogenannten Hauptstadt Front machen sollte, es würde nichts nützen. Denn diese Stadt, die dank der Ostjuden und der Arbeiterschaft heute vollständig wehrlos den Plänen und Maßnahmen Zions ausgeliefert ist, kann, unbeschadet des Unwillens und der Gegensätzlichkeit des ganzen Landes, in einer Zions Plänen gemäßen Weise regiert werden. Dadurch wird die Provinz sich veranlasst sehen, sich mit Feindschaft und Hass von der Wiener Bevölkerung abzuwenden, und dadurch wird der Zion nicht genehme Teil der Wiener Bevölkerung vollständiger Vernichtung wehrlos preisgegeben. Der Antisemitenbund veranstaltet gegen die verzweifelte Lage Massenkundgebungen. Die Geschichte dieser Stadt hat bisher gelehrt, wie gering die Erfolge solcher Massenkundgebungen stets waren. Da aber Zions geheime Macht bekanntlich auch immer ins feindliche Lager hinüberreicht, so ist mit gutem Fug und Recht anzunehmen, dass die Weisen aus dem Morgenlande mit derartigen Protestkundgebungen höchstlichst einverstanden sind. Begreiflicherweise, denn sie, als gute Psychologen, kennen ja unseren Wiener nur allzu gut. Das Aufflackern einer Entrüstung, das ja bei ihm so gerne in Schimpfen und Toben sich verflüchtigt, findet bei solchen Verfahren die beste Gelegenheit, sich auszutoben. Und der wackere Kundgeber geht mit dem erhebenden Bewusstsein nach Hause, es heute derer Bande urendlich gesagt zu haben. Geschehen ist natürlich ganz und gar nichts. Es bleibt alles beim Alten und Zion triumphiert.